Abschnitt 1 aus Der Schüderrump, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Der Schüderrump, Band 1 von Wilhelm Raabe. Zitat auf dem Titelblatt. Ergötzelt ihr nicht lieber euch am lächerlichen Tanz der Torheit oder an dem heitern Glück, womit am Schluss des drolligen Romans die Lieb ein leicht genecktes Paar belohnt? Vielleicht. Gottfried August Bürger. Erstes Kapitel. Ich eröffne dieses Buch recht passend mit einer kleinen Reiseerinnerung und durch dieselbe mit einer Erklärung und Rechtfertigung des Titels, um nicht späterhin, das heißt im Laufe der Erzählung, allzu oft über diesen Titel zu stolpern oder mit Vergleichen, Folgerungen und Nutzanwendungen an demselben hängen zu bleiben. Einige Male wird das Letztere freilich doch wohl geschehen. Ich war mit dem Postwagen in einem hellen, luftigen norddeutschen Städtchen, dessen Namen ich deshalb verschweige, um nicht den Neid und die Eifersucht anderer Gemeinwesen zu erregen, angekommen, hatte zu Mittag gegessen und 2 bis 3 Stunden zu vollkommen freier Verfügung, ehe der frische Schwager die frischen Gäule zur Weiterfahrt aus dem Stalle zog. In solchen Fällen widmet sich jeder, der nicht ein Geschäftsreisender ist, einer ganz behaglichen innerlichen Beschaulichkeit, die jedoch bald in eine sonderbare Ruhelosigkeit überzugehen pflegt. Man dehnt sich, man gähnt eine Weile auf der Bank unter der Laube vor dem Gasthofe, man erhebt sich, schlendert die nächste Gasse bis zur nächsten Ecke hinauf, guckt träumerisch auf die verstaubten toten Fliegen hinter dem Ladenfenster eines Krämers und kehrt zurück zu seinem Tische und seiner Bank vor der Tür, um von neuem einen munteren Kampf mit den lebendigen Fliegen des Ortes aufzunehmen. Die meisten Reisenden verfallen nunmehr in ein etwas stupides Hindämmern und ermuntern sich erst wieder, wenn die Pferde angeschirrt werden. Ich dagegen, der von vielem Gebrauch macht, was andere Leute verachten, ich erkundige mich nach den nächstgelegenen Merkwürdigkeiten des Municipiums, natürlich reservatis reservandis, das heißt unter Vorbehalt alles dessen, was der verständige Mann sich eben vorbehält, nämlich ob er die Kuriositäten besichtigen will oder nicht. Ich stellte eine ähnliche Erkundigung also auch diesmal an und kann gerade nicht sagen, dass es mich tief bekümmerte, als der Wirt, ein behaglicher Mann, sich hinter den Ohren kratzte und Merkwürdigkeiten, sei es der Natur oder der Kunst, in seiner Umgebung nicht vorzuführen wusste. Schon lehnte ich mich mit einem unwillkürlichen Seufzer der Befriedigung zurück in den Lindenschatten, als ein kleines schwarzes Männlein, welches auf der Bank an der anderen Seite der Tür saß, eine kleine, kurze, schwarze Pfeife rauchte und deshalb von den Fliegen mit hohem Widerwillen vermieden wurde, mich melancholisch ansah und leise und scheu sagte: »Wir haben noch einen Schüderrump. Wenn der Herr den sehen will, so ist er willkommen dazu, und die Zeit langt auch, und ich will, mit Respekt zu sagen, den Herrn hinführen.« »Ein Schüderrump? Was ist ein Schüderrump?« fragte ich, von dem Wort ungemein angezogen. »Gehe der Herr nur mit mir«, sprach der Melancholische, noch schwermütiger als zuvor. »Es kostet nichts, als was dem Herrn zu geben beliebt. Ich bin der Totengräber der Stadt, und da des Herrn Forstschreibers Grab fertig und parat steht und der Herr Forstschreiber erst um 4 Uhr bei mir arrivieren wird, so langt, wie gesagt, die Zeit für den Postwagen und item für des Herrn Forstschreibers Leichenkondukt.« Ich rückte auf der Bank. Dieser kleine Schwarze, der diese beiden Fahr- und Reisegelegenheiten so gleichgültig und mit so trübsinniger Verständigkeit zusammenbrachte, wurde mir ganz unbehaglich. Allein der Grundstoff unseres Gespräches gewann dadurch an Interesse. In welcher Verbindung stand der Schöderump mit dem Herrn Forstschreiber? Stand der Herr Forstschreiber in irgendeiner Verbindung mit dem Schöderump? Ich brachte eine ganze Reihe ähnlicher Fragen dadurch zum Abschluss, dass ich aufsprang, den Hut ergriff und meine Meinung dahin aussprach, ich sei fertig und parat für den Schöderump. Da aber sah mich der Melancholische bedenklich von der Seite an, schüttelte das Haupt und flüsterte, während er Feuer für seine Pfeife schlug, solches wolle er nicht verhoffen, aber er sei bereit für mich. Damit gingen wir quer durch einen Teil des Ortes der Kirche zu. Hinter der Kirche befand sich der Kirchhof. Dicht am Kirchhofe lag meines Begleiters Amtswohnung und dicht neben meines Begleiters Amtswohnung war ein uraltes steinernes Gewölbe, abgesperrt durch eine rostige schwarze eiserne Gittertür. Diese Tür schloss der Traurige auf, deutete in den dunklen Raum und sprach unheimlich hohl, »Da steht er!« Und mit unheimlichem Behagen fügte er hinzu, »Und jedermann muss sagen, dass er eine große Merkwürdigkeit ist und für jedes Mausoleum eine große Ehre wäre.« Da stand er wirklich, ein hoher, schwarzer Karren auf zwei Rädern mit einem halb erloschenen weißen Kreuz auf der Vorderwand und der Jahreszahl 1615 auf der Rückwand. Mein Begleiter legte zärtlich die Hand darauf und sprach, »Trete der Herr nur näher. Man sagt, und es steht auch davon geschrieben, er sei der Einzige in der ganzen Welt. Anno 1665 ist er zum letzten Male gebraucht worden. Sieht der Herr so?« Und der heitere Bursche zog den Karren herum, schlug einen Riegel weg und die abscheuliche Maschine tat einen Ruck und kippte über und schüttete eine imaginäre Last von Pestleichen in die Grube. »Hehe«, kicherte der Alte, »was sagt der Herr dazu? Das war bequemer und ersparte unser einem manche Arbeit, was?« »Ei, freilich, vor 2 Jahren in der Cholera-Zeit, da hätten wir ihn beinahe wieder hervorgeholt und zu Ehren gebracht. Aber der löbliche Magistrat und der Kirchenrat und am allermeisten die hochlöbliche Bürgerschaft fürchteten sich allzu sehr vor ihm und so blieb's, wie es war, und unser einer hatte die Plackerei davon. Ein gut Stück Arbeit hätte er uns gespart.« »Will der Herr vielleicht einmal die Maschinerie selber probieren? Ich versichere den Herrn, es ist bequem für beide Parteien.« Ich dankte herzlich, aber mit unverhohlenem Schauder für das Vergnügen und gab ein reichliches Trinkgeld, um alle ferneren Anmutungen dadurch abzuschneiden. Allein es freute mich doch, dass ich von nun an ganz genau wusste, was ein Schöderump sei, und ich hielt ihn in der Tat für eine große Merkwürdigkeit. Jetzt sah ich noch einen Augenblick in die Grube des Herrn Forstschreibers, die neben dem Hügel seiner seligen Frau gegraben war. Dann blies vor der Posthalterei der Schwager, ich eilte zurück, stieg ein und fuhr ab und weiter durch Wiesengrün und Sonnenschein der goldenen Aue entgegen. Aber den Schöderump behielt ich für immer im Gedächtnis. Ja, für immer. Und trotzdem, dass auch ich in meinem Leben manches sah, hörte und bedachte, was dem alten Gespenst durch lebendigen Schrecken und Schmerz wohl ein Paroli bog. In mancherlei Glanz und Licht sah ich seinen Schatten fallen, in allerlei Flöten und Geigenklang vernahm ich sein dumpfes Gepolter und manch einem herzerfrischenden braven Wunsch, aber auch verschiedenes andere wurde ich von der Seele los, indem ich wie jener kleine schwarze Mann die Kette aushob, den Karren überkippte und die Last hinunterrutschen ließ in die große, schwarze, kalte Grube, in der kein Unterschied der Personen und Sachen mehr gilt. so ist mir der Schütterrump allmählich zum Angelpunkt eines ganzen tief und weit ausgebildeten philosophischen Systems geworden, und es würde mich recht freuen, wenn ich im Laufe dieses Buches einige Anhänger, Schüler und Apostel für mein System heranbildete. Wo das Harzgebirge seine Vorberge gleich lustig grünen Vorwachen hinausschiebt in die norddeutsche Ebene, da spürt man's in jedem Wasser und Wässerlein, das hervorsprudelt aus den Tannenwäldern und Buchenwäldern und dem Laufe der Täler folgt, wie eine Ahnung in jeder Welle, dass der gewaltige, ewige Reigentanz dieses Elementes das Meer nicht allzu fern und nun kein Fels und Abhang mehr zu überspringen sei, um die Heimat, den lustigen Festplatz, zu erreichen. Mit verhaltenem Jauchzen und einem allerliebsten lachenden Leichtsinn wie 14-jährige Mädchen aus der Schule hüpfen die Bäche und kleinen Flüsse hervor, die Ilse und die Bode, die Oker und die Radau, die Selke und die Holzemme, und keine der ausgelassenen Dirnen weiß ihrer Lust genug zu tun bis mitten in das flache Land. Hier beginnt dann freilich ein etwas altjüngferliches, fast matronenhaftes Schlurfen und Schleichen, bis die beiden alten Muhmen, die Weser und die Elbe, den gesammelten Schwarm einfangen und ihn richtig der wackeren und munteren Großmutter der Nordsee abliefern, welche bei Bremerhaven und Cuxhaven ihre Türen weit genug offen hält. An einem dieser Wasserläufe inmitten der letzten Hügelreihen des berühmten Gebirges liegt das Dorf Krodebeck und dicht daneben das adlige Gut der Lauenhof, auf welchem die Herren von Lauen sitzen und seit geraumer Zeit saßen. Die Gegend ist angenehm und ziemlich fruchtbar, die Bauern sind fett, wenn auch gerade nicht fromm. An Ackerfeldern, Wiesen und Wald ist kein Mangel, und der alte Brocken sieht sowohl den Bauern wie den Rittern ganz gemütlich über den Zaun und steht als Wetterprophet seit des Götzen Krodos Zeiten in dem größesten Ansehen. Krodo, Krodebeck, Bach des Krodo, etymologisiert ein nicht unbekannter und nicht unrühmlich bekannter antiquarischer Gelehrter der Umgegend, und wir wissen dadurch nunmehr sicher, auf welchem uralten und urheiligen germanischen Kulturboden die Männer des Ortes den Pflug zu Felde führen. Ein Bach plätschert freilich durch das Dorf und ergießt sich in das schon erwähnte Flüsschen. Allein das Wässerchen heißt heute nur der Bach. Oder vielmehr die Beke an und für sich und trägt auf den ältesten Flurkarten und in dem Gedächtnis der ältesten Leute keine andere Bezeichnung. Auch von dem Lauenhofe und den Herren von Lauen weiß der antiquarische Gelehrte einiges zu sagen. Es hat sich das Geschlecht aber auch in früheren Zeiten von Goslar bis Quedlinburg, der Pfaffheit und der Reichsbürgerschaft so bekannt gemacht, dass da, wie man heute in der Reichshauptstadt zu reden pflegt, alles aufhörte. Damals saß das Geschlecht jedoch weiter oben im Gebirge auf einer Burg, deren Trümmer der Liebhaber heute noch findet, wenn er vom Stubenberg bei Gernrode seinen Weg durch das wilde Hasseltal dem Hexentanzplatz zunimmt. Leider habe ich vergessen, welcher Dynast, Bischof oder welcher Stadt sich einst das Verdienst erwarb, mit dem Nest eine ganze Brut bis auf das jüngste Nestküklein auszuräuchern. Was aber dieses jüngste Nestküklein anbetrifft, so habe ich eine dunkle Ahnung, dass es wie gewöhnlich durch einen treuen Diener gerettet wurde und sich unter den Schutz einer frommen Tante, einer Domina, zu Gandersheim flüchtete. Hier, unter der frommen Obhut und geistlichen Fürsorge, wuchs der Knabe zu einem biderben Jüngling heran, sammelte später einen Haufen ihm an Flegelhaftigkeit und Frommheit nichts nachgebenden Gesindels, bemächtigte sich des Dorfes Krodebeck, richtete den Lauenhof auf, schlug sich weidlich herum mit Askaniern und Welfen, mit Stolbergern und Halberstädtischen und verschied seliglich als der Stifter einer neuen Linie, welche auch heute noch den Lauenhof festhält und wohl festhalten wird, obgleich sie auf zwei Augen und zwei Beinen steht, aber auf ganz muntern und soliden. Von dem lauen Hof aus plagten die Ritter das Land bei weitem weniger als von der lauen Burg. Dagegen erzeugten sie mehr Korn, auch Obst aller Arten und vorzüglich viele Kirschen, die heutzutage in guten Jahren gern von Berliner Händlern auf den Bäumen gekauft werden. Sie brauten und brauen ein nicht zu verachtendes Bier und ihre Viehzucht erhielt sie stets auf der Höhe der Zeit. Ihre Kinderzucht war weniger zu loben, denn das Geschlecht lernte erst gegen den Anfang des 18. Jahrhunderts das Lesen und Schreiben. Allein jeweilig fand sich ein biederer Junker, der gern und aufmerksam zuhorchte, wenn berufene Leute, Kleriker oder Laien die Rede auf ästhetische oder wissenschaftliche Dinge brachten. Glaubwürdige Zeugen dafür könnten wir vorführen, wenn es uns gestattet wäre, diesen oder jenen Stein auf den Gräbern der Mönche zu Walkenried, Michaelstein, Schlanstedt und so weiter umzuwenden und die ehrwürdigen Schatten der gelehrten geistlichen Herren heraufzubeschwören. Sie saßen gern nieder an dem Herd der Lauen, die Mönche, die fahrenden Schüler und manch einer der letzteren, welchen der harte Winter auf den Lauenhof trieb, blieb auch den lustigen Sommer über drauf hängen, zog mit auf die Falken- und Schweinsjagd und setzte, falls sich Dinte, Pergament und späterhin Papier fand, zum Dank für gut Futter und Losament die Familienchronik fort. Welcher Art aber dieser Aufzeichnungen waren, das will ich gern zum Lobe des guten Geschlechtes kurz, jedoch nicht unvergnüglich, mit einer Probe belegen. Anno Domini 1578 war Hilmar Junker zu Kropke und auf dem Lauenhofe, mit dem hat sich ein Sonderliches zugetragen und hat es eine merkwürdige Ehe und weit ruchbare Gloria auf ihm gebracht. Das lief folgendermaßen. Als im bemeldten Jahr Herr Friedrich des Namens der Viert von Liegnitz mit dem von Schweinichen zu Herzogen Julium kamen, daselbst einen Zehrpfennig zu holen, hat sich die Fama, dass die beiden im Land seien, gar bald verbreitet und ist ein mächtig Aufsehen auf jeglichem festen Haus geworden. Sintemalen es keine Kleinigkeit war, wann der Herr von Schweinichen mit seinem Liegnitzer Herzogen in ein Tor einritt und ist ein Kehlenräuspern und Greifen nach denen Gurgeln gewesen und wurde manch gut Rösslein aus dem Stalle gezogen zum Ritter nach Wolfenbüttel für des hochlöblichen Kreises Ritterehre und Ruhm. Und ist der Ruf auch auf den Lauenhof gekommen zum Junker Hilmar und nach dreien verdrießlichen Tagen voll Kopfreibens und unnötigen Bedenklichkeiten hat auch er gesattelt zum großen Turnier und ist mit denen anderen Herren und seinem Knecht Siebrecht Affen gehen Mitternacht gezogen zu des Herzogen Julii Hoflager. Nun haben fürstliche Gnaden wohl zu solchem Zusammenschluss ein wenig scheel gesehen, denn sie waren ein gar genauer Herr und den Conviviis und Populationes wenig ergeben und mit der Ritterschaft hatte es auch sonsten einen Haken von wegen der verpfändeten Schlösser aus der Erbschaft des Herzogen Erich, so sie einlösten und welche die Junker nicht in Güte räumen wollten. Haben aber doch schandenhalber ein gut Auge zum bösen Spiel und dem von Schweinichen und der Liegnitzer Liebden samt der Ritterschaft des niedersächsischen Kreises machen müssen. So ist das Saufen angegangen auf dem Schlosse in dem Saale, so man den Burgundischen nennt, und hat zum guten Anfang gewährt 3 Tage und 3 Nächte in einem fort. Am 4. und 5. Tag hat man den guten Rausch verschlafen und am 6. Tag hat man unter fürstlicher Gnaden Fürtritt des Ortes Merkwürdigkeiten visitiert und ist allda des Herrn von Lauen eher mit Gottes gnädiger Zulassung auf dem Tisch gehoben. Nämlich nachdem dem Liegnitzer und dem von Schweinichen Pulver und Geschütz, Blei und Kostbarkeiten aller Art gezeigt worden sind, hat ihnen Herr Julius den Mund zum Beschluss am wässerigsten machen wollen, da sie doch ja nur auf einer Bettelfahrt da waren. Hat man ihnen nämlich im Provianthaus die große gerauchte Bratwurst, so ein Viertelmeilweges lang gewesen ist, gezeigt. sind dem Schweinchen freilich die Augen übergegangen und der Herzog Julius hat sich des fast ergötzet, aber nicht lange. Denn auf die Frag, wie viel Zeit ein Mann zu tun hält mit dem Wunderstück, ist mein Junker Hilmar von Lauen vorgetreten und hat gesprochen, mit Gotts gnädigem Beistand verhofft, er's fertig zu bringen in 4 Tagen, allein es müsse der Trunk nicht dazu fehlen. Da hat man laut aufgeschrien vor Wunder und jeder hat seine Meinung gehabt und der Herzog Julius die seinige, nämlich er hätt seine Wurst nicht gern an die Probe gesetzet. Allein wiederum der Schanden halber und weilen die Ritterschaft mit Heimtücke zugestachelt hat, müsste er den Liebling dranrücken und am 6. Tag der Festlichkeit ist dem Junker von Lauen der Zipfel in den Mund gegeben und haben die anderen im Kreise das Bacchanalium mit großer Lust aufgenommen. Ist nun freilich des Herzogen Gesicht umso länger geworden, je kürzer die Wurst wurd. Aber die Junker haben mit heimlicher böser Lust dem zugesehen und dem Herrn von Lauen mit gutem Trost und Zutrinken ermuntert. Es war die Wurst um eine Säule gelegt und 4 Tage lang hat sich der Herr Hilmar um gemeldte Säule fort und fort herumgefressen und am 3. Tage schon ist ein Eilboot an den ehrbaren Rat zu Braunschweig um einen Schilderer abgesendet, dass er den Junker mit dem letzten Zipfel der Wurst zum ewigen Gedächtnis abkonterfeie. Am 4. Tag musste der Herzog richtig mit saurer Miene alle Drometer und Heerpauker dem Herrn Hilmar zu Ehren posaunen und pauken lassen, und die Ritterschaft hat den Junker mit Triumph auf den Schultern in sein Quartier getragen und ihn auf das Stroh gelegt zum Verdauen. Der Liegnitzer und der von Schweinichen sind am folgenden Tage abgezogen, nachdem sie den Wirt kahl genug gemacht. Allein der von Lauen lag 8 Tage und grunzte im Schlaf und sein Knecht Zwiebrecht Affen pflegte ihn lieblich. Der Liegnitzer und der von Schweinichen ritten zu Herzogen Heinz von Dannenberg auf das nämliche Spiel, aber mein gnädiger Junker Hilmar kam auf einem bekränzten Leiterwagen mit Geschnarch und in tiefstem Schlaf auf dem Lauenhof an, und hätte der getreue Knecht Zwiebrecht der Frauen nicht verzählet, was der Gestrenge ausgeführt und zu ewigen Ruhm des Hauses Lauen ausgefressen, mein gestrenger Junker selber hätte wenig davon sagen können. Ende von Abschnitt 1.